Ja, also vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auch total und bin etwas zittrig, weil so viele Leute da sind. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön und wie Hanna eben schon erzählt hat, mache ich ja auch so Kram zu profeministischer Männerpolitik und so kritischen Auseinandersetzungen mit Männlichkeit und vor allem eben auch eigener Männlichkeit. Und deswegen ist es auch nochmal besonders cool, eben von der TKA irgendwie eingeladen zu werden, weil die einen ziemlich coolen, nochmal so sehr grundlegenden Text irgendwie zu dem Thema geschrieben haben. Man tut, was man kann, heißt der im, ich weiß gar nicht, für was da steht, ASISM, also von in dieser Publikation von dem Antisexismusbündnis Berlin, kann man auch einfach online lesen, ne? Also genau. Oder einfach reinschauen, genau, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und deswegen freut es mich besonders hier zu sein. Und wenn ich gerade beim Thema Werbung bin, mache ich das noch kurz ein bisschen weiter, was ich euch noch, falls euch das Thema interessiert, weil ich heute dazu einfach nicht so viel konkret sagen werde, kann ich euch noch sehr den profeministischen Männerrundbrief empfehlen. War das Bewegungs- und Diskursorgan von den autonomen Männerbewegungen, den profeministischen im deutschsprachigen Raum. Gibt es komplett digitalisiert ein Online-Archiv. Genau, und die profeministische Akademie, das ist so eine, das sind so ein paar Selbstbildungstage. Auch open to all gender, aber mit einem Fokus auch auf Männlichkeit und so eigene patriarchale Gewordenheit. Und da gibt es auch noch Plätze, also falls dich das interessiert, kommt gerne vorbei. Und wir erarbeiten auch für diese Akademien immer Material und laden das dann, sobald es fertig ist, hoch. Also das von diesem Jahr gibt es noch nicht, aber das von den letzten Jahren, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und eine letzte kleine Werbung, bevor ich dann endlich anfange, ist, dass, falls ihr die noch nicht kennt, die wunderbare Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box aus Leipzig haben jetzt ihre neue Ausgabe fertig. Und sie wird ungefähr doppelt so dick wie die anderen, was die Druckkosten ziemlich krass in die Höhe getrieben hat. Und die nehmen gerade auch so Support und Spenden entgegen für halt die Druckkosten. Genau, könnt ihr auch einfach mal googeln und wenn es euch irgendwie gefällt, die vielleicht auch ein bisschen unterstützen, die Genossinnen. Okay, zum Vortrag selbst. Da das ja hier so ein bisschen familiärer irgendwie ist, würde ich vorschlagen, dass wir es irgendwie so machen, dass ihr, wenn ihr Nachfragen habt, auch einfach so die stellen könnt, auch schon während dem Vortrag und dass wir dann irgendwie aufs Risiko, dass wir dann vielleicht in so kleine Zwischengespräche auch irgendwie kommen. Genau, aber dann mit so richtig Diskussionspunkten dann vielleicht lieber zum Ende warten. Genau, und ich habe den, also das ist der erste Vortrag, den ich jemals irgendwie geschrieben habe und deswegen, man merkt dem noch so ein bisschen an, dass ich da noch so ein Unikid irgendwie war und dass er so ein bisschen akademischer irgendwie ist, als ich es gerne vom Stil mittlerweile irgendwie hätte, aber genau, also auch wenn es da irgendwie Rückfragen oder irgendwie sowas gibt, dann einfach gerne dazwischen treten oder also einfach halt melden. Okay. Ja, also mein Vortrag heißt ja Feels Like a Revolution und den habe ich nicht nur gewählt, weil das ganz offensichtlich gute Werbung ist, denn wenn man irgendwo Revolution draufschreibt, dann kommen die Leute, sondern weil es halt eben auch um die revolutionäre Rolle von Gefühlen gehen soll und auch die Rolle von Gefühlen in Revolutionen. Und deswegen würde ich meinen Vortrag gerne anfangen mit der letzten großen Revolution der Zivilisationsgeschichte und das ist meiner Ansicht nach eben die Aufklärung, beziehungsweise dann eben die Französische Revolution und das halte ich vor allem eben für sinnvoll, weil in der Aufklärung eben die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse der Moderne eben durchgesetzt wurden, also kapitalistische Produktionsweise, Nationalstaaten und so weiter. Und wir eben halt aus dieser Epoche ja auch nicht raus sind. Also an so hilflosen Begriffen wie Postmoderne merkt man ja irgendwie immer so, es ist eigentlich nicht wirklich was anderes. Genau. Das Besondere an der Aufklärung ist eben, dass zum ersten Mal der Mensch im Zentrum steht, von Geschichte, Gesellschaft, Schicksal und so weiter. Unterstehen halt keine göttlichen, oder irgendeiner natürlichen Ordnung, sondern es ist eben der Mensch, der unter Menschen, mit Menschen, für Menschen lebt. Er soll keine Verfügungsmasse mehr sein für Gott, Könige, Geister, whatever, sondern der Mensch ist kein Objekt mehr, sondern Subjekt. Er ist nicht mehr fremdbestimmt, sondern eben selbstbestimmt. Der Aufklärungsphilosoph Hegel hat das als herrlichen Sonnenaufgang der Menschheit beschrieben. Und genau, also das soll so ein bisschen dieses Bild darstellen. Und die Selbstbestimmung des Menschen durch den Menschen ist sozusagen das zentrale Freiheitsversprechen der Aufklärung. Und wo kommt die Selbstbestimmung her? Da kann man zum Beispiel nachlesen, was Hegel meint, wo sie herkommt. Vor allem, was er mit diesem Sonnenaufgang meint, und ich zitiere ihn, da schreibt er: Solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, dass der Mensch sich auf den Kopf, das heißt auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Es geht also um den Geist, der frei ist und der die Menschen befreit. Und wie ihr gemerkt habt, ist auch der Geist, der freie Geist, der die freie Welt dann auch einrichtet. Also es gibt einen ganz direkten Bezug und eine Wirkungsrichtung vom Geist auf die Realität. Existenz, Gesellschaft und so weiter soll sozusagen durch den Geist gesetzt werden. In der Aufklärung entsteht ja auch so der Rationalismus als Philosophie. Und ihr kennt vielleicht irgendwie so diesen Slogan, cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Genau, und der Zusammenhang von geistiger Erkenntnis und Praxis wird da eben ganz neu definiert und wird vor allem ins Zentrum von Gesellschaft überhaupt gerückt. Denn wenn Menschen durch ihre eigene Selbstbestimmung hindurch sozusagen Gesellschaft setzen können, dann reicht es nicht, wenn sie für sich schlau sind, also einfach nur Verstand haben, sondern sie müssen sich sozusagen in allgemeine Belange, die außer ihnen sind, irgendwie reindenken können und deren Grundlagen auch hinterfragen können. Und deswegen brauchen sie halt Vernunft, das rationale Denken und den Willen, also den vernünftigen Entschluss, also die Kraft und die Möglichkeit, sich die Vernunft selbst als Gesetz zu setzen und nach diesem Gesetz der Vernunft zu handeln. Und wenn man sich dann sozusagen die aufklärerischen Theorien und so ansieht, dann wird das sozusagen alles von diesem Vernunftbegriff abgeleitet. Also der bürgerliche Staat ist nach der aufklärerischen Vorstellung die Verkörperung der allgemeinen Vernunft und des allgemeinen Willens der Bürger. Und jetzt fragt man sich irgendwie halt vielleicht, naja, und wo sind jetzt irgendwie die Gefühle? Weil darum soll es ja eigentlich heute Abend gehen. Und dass Gefühle da nicht so eine Rolle spielen, hat einfach damit zu tun, dass Gefühle mit dem aufklärerischen Geist einfach nicht sonderlich viel zu tun haben, beziehungsweise ist es eigentlich noch schlimmer. Gefühle sind in vielen Konstellationen geradezu das Gegenteil von Geist und Vernunft, nämlich etwas werden vor allem als etwas Körperliches begriffen oder als etwas Irrationales. Das hat auch damit zu tun, dass in der Moderne eben ganz straff zwischen Kultur und Natur unterschieden wird und Kultur, die Kraft der Kultur ist sozusagen, es wird definiert als Befreiung von Natur. Und die zentrale Frage, die sich dann sozusagen die Naturwissenschaft auch, über die Naturwissenschaft auch behandelt wird in der Aufklärung, ist eben, wie kann man Natur vermitteln und vor allem beherrschen, also damit sich halt der Mensch von dem Naturzwang befreien kann und den für seine Zwecke nutzen kann. Und genau, und das denke ich, ist irgendwie so im Alltagsverständnis ja irgendwie auch noch so nach wie vor so, ne? Das ist irgendwie eher so dieses so, ich kann gerade eigentlich nicht wirklich denken, weil ich bin so emotional, und der Liebe wird ja immer so gerne vorgeworfen, dass sie so gemein ist, weil sie halt willenlos macht. Und das stellt diese aufklärerische Vorstellung von oder Form von Selbstbestimmung natürlich von Problemen, denn wie kann man geistig selbstbestimmt sein, wenn man als Mensch auch irgendwo ein Naturwesen ist, also zum Beispiel auch vom eigenen Körper bestimmt ist. Und die Konsequenz, die eben gezogen wurde in der Aufklärung, ist, das zu versuchen, eigentlich in einem ähnlichen Umgang zu lösen, wie man auch mit der äußeren Natur umgegangen ist, nämlich durch Kontrolle und Beherrschung. Die Natur soll unterworfen werden, damit sie den Menschen eben nicht gefährlich werden kann. Der Körper wird in der Aufklärung sowas wie einen Klotz am Bein des Aufklärungssubjekts. Genau, soll ich vielleicht nochmal einen Satz zum Begriff Subjekt sagen oder könnt ihr alle was damit anfangen? Irgendwie? Naja, das ist eigentlich immer doof, sowas offen zu fragen. Also ich sage lieber einen Satz zu viel dazu und dann finden es viele von euch nervig als andersrum. Das Subjekt ist sozusagen die abstrakte Form von was, die was tut. Also könnt ihr euch tatsächlich ein bisschen so vorstellen wie in der Grammatik. Da ist ja Subjekt erstmal vom Inhalt leer, aber es ist halt genau die Form, die etwas tut. Der Körper wird dann eher sozusagen vorgestellt als etwas, was halt eben dem Geist untersteht. Und dann in extremen Zuspitzungen von diesen Formen ist der Körper so eine Art Maschine, die sozusagen vom Geist durch die Gegend gesteuert wird und sozusagen für verschiedene Zwecke halt eingesetzt wird. Und ich finde, man kann eigentlich ziemlich leicht sehen, dass das irgendwie Bilder sind und Vorstellungen sind, die auch heute noch ziemlich aktuell sind. Also es gibt ja zum Beispiel so moderne Heldenfiguren wie Dr. House und Sherlock Holmes und da habe ich jetzt kein Bild dabei, aber seitdem ich diesen Vortrag gemacht habe, gibt es ja diese Comicserie Rick and Morty, die so ziemlich gehypt wird. Und dieser Hauptcharakter Rick, der fällt ja auch so ein bisschen in diese Kategorie von einem Mann, der so, der sich sozusagen von Gefühlen einfach nicht in seinen Entscheidungen hinreißen lässt, sondern eigentlich ganz rational, super intelligent und super selbstbeherrscht, eben vollkommen abgeklärt von irgendwie Sentimentalitäten zum Beispiel oder so, eben Zwecke setzt und die ganz rational verfolgt und deswegen auch so bewundernswert dann erscheint. Genau, und es ist also vermeintlich sind das emotionslose Figuren. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, aber genau. Und diese Ideale der Aufklärung, also die hier gibt es eben halt nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert, also wo dann sozusagen die tatsächliche Aufklärung stattgefunden hat, sondern eben weit bis ins 20. Jahrhundert hinein und auch Menschen, die eben gesehen haben, dass die Versprechen der Aufklärung nicht eingelöst wurden, dass Selbstbestimmung eben nicht sich real durchgesetzt hat, gesamtgesellschaftlich, haben trotzdem und dafür kämpfen wollten, haben an dieser Vorstellung festgehalten. Also die komplette Gesellschaft sozusagen vernünftig durchzuorganisieren. Das wäre dann eben Gesellschaft als verwaltete Welt ohne irrationale Aspekte. Und der deutsch-jüdische Philosoph Max Horkheimer hat deshalb 1931 noch gefordert, Zitat, die wahre menschliche Freiheit ist weder mit der Unbedingtheit noch der bloßen Willkür gleichzusetzen, sondern sie ist identisch mit der Beherrschung der Natur in und außer uns durch vernünftigen Entschluss. Und genau, also da kann man, finde ich, ganz gut sehen, dass das ziemlich exakt eigentlich noch diese Vorstellung aus der Aufklärung ist, wie der Zusammenhang von Vernunft und äußerer und innerer Natur zu sein hätte. Ja, es kam, wie ihr alle wisst, sehr anders, als Horkheimer sich das 31 noch vielleicht gewünscht hat. Statt den erhofften Verein freier Menschen kollabierte die Moderne in der Menschheitskatastrophe Auschwitz und die wirkmächtigste sozialistische Befreiungsbewegung konnte zwar in Russland eine Revolution durchführen, verkam aber in ziemlich kurzer Zeit zum autoritären Staatensystem, das unter Stalin eher eine Organisation von Terrorherrschaft, aber nicht eine der Freiheit und der Selbstbestimmung war. Der gleiche Max Horkheimer, der 31 noch von einer verwalteten Welt im positiven Sinne geträumt hatte, schrieb 1944 im US-amerikanischen Exil mit seinem Kollegen Theodor W. Adorno ein Buch, das diese furchtbare Entwicklung eben begreifen wollte. In dem Buch geht's, und das ist auch der Titel des Buches, das viele von euch ja bestimmt auch kennen oder schon mal gehört haben, um die Dialektik der Aufklärung. Also darum, dass in der Aufklärung selbst ein widersprüchliches Moment angelegt ist und kritische Voraussetzungen, und wenn die sozusagen nicht aufgegriffen und reflektiert werden, dass dann Aufklärung in ihr gerades Gegenteil umschlagen kann. Und da wird sich auch eben das aufklärerische Subjekt angeguckt und da gibt es ein ziemlich berühmtes Zitat und das geht so. Furchtbares hat sich die Menschheit antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Das ist ein ziemlich gehaltvoller Satz und der wird eher noch vielschichtiger, wenn wir uns anschauen, in welchem Kontext der fällt, denn Horkheimer, Adorno benutzen eine Metapher oder beziehen das Verhandeln, diese Sache an einem Mythos, wo sie eben den modernen Menschen und das Subjekt der Aufklärung sozusagen beschreiben und analysieren wollen. Und ich habe zwei Bilder zu dieser Metapher mitgebracht oder von diesem Mythos. Das ist eine Szene von der Ilias, das ist von Homer, das ist der Odysseus-Mythos und die Szene ist da, wo Odysseus mit seinen Schiffsmännern eben da langschippert und es gibt so eine Insel und darauf sind Sirenen und die Sirenen, das sind so weibliche Naturwesen, die auch je nach Darstellung halbe Tiere sind. Also in der rechten von euch, na ja, doch, in der rechten von euch aus. Und die singen sehr schön und alle Männer, die ihren Gesang hören, verfallen dann der Verführung der Sirenen, springen ins Wasser, um zu ihnen zu kommen und ertrinken dabei. Und Odysseus erfindet eine List, damit das ihm und seinen Männern nicht passiert. Und zwar lässt er seinen Männern die Ohren zustopfen, damit die einfach weiter rudern können, weil sie eh nichts mehr mitkriegen. Und sich selbst bindet er an den Mast, also er lässt sich sozusagen an den Mast von dem Schiff fesseln, damit er zwar die Sirenen hören kann und in den Genuss ihrer, sozusagen ihres Gesangs kommt, aber halt nicht hingerissen wird davon. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal irgendwie in so feministische Gewässer, beziehungsweise ja, sowas wie zumindest so patriarchatskritisches Denken, denn wie es sicher aufgefallen ist, sprechen Horkheimer und Adorno vom männlichen Charakter des Aufklärungssubjekts. Und wenn man sich eben das Bild anschaut, dann wird eben auch klar, dass die Menschen auf dem Schiff eben alles Männer sind und die verführenden Naturwesen eben Frauen. Und das Bild drückt eben aus, dass das Subjekt, um vernünftig und bei Sinnen bleiben zu können, sich abwenden und lossagen muss von der Verführung, aber eben auch der Gefahr der Natur. Und diese ist weiblich. Die feministische Philosophin Elvira Scheich hat das mal sehr schön und sehr trocken kommentiert mit, ja, scheinbar gibt es halt keine Frauen auf dem Schiff der Zivilisation. Und das ist halt, wie ihr sicher wisst, leider keine Metapher. Denn wenn man sich eben halt auch historisch die Aufklärung anschaut und den Beginn der Moderne, ist es eben so, dass die angeblichen allgemeinen Menschenrechte, die da etabliert wurden, eben männliche Bürgerrechte waren und Frauen sowohl vom Besitz von Eigentum als auch vom Wahlrecht eben ausgeschlossen waren. Und erste Frauenrechtlerinnen, wie zum Beispiel die französische Revolutionärin Olympe de Gouges, die darauf hingewiesen haben, dass Menschenrechte dann schon irgendwie eigentlich für alle Menschen gelten müssten, also auch für Frauen, ist unter anderem für diese Kontroverse geköpft worden. Und ich denke, da sieht man in einer sehr anschaulichen und brutalen und extremen Weise, wie eben das, was in der Aufklärung als allgemein vernünftig behauptet wird, eigentlich was exklusiv Männliches ist und sich darüber hinaus eben vom Weiblichen abgrenzen und abspalten muss. Und das funktioniert eben über den Geist, was für uns heute vielleicht nicht so naheliegend ist, weil wir sexistische Argumentationen eigentlich eher über den Körper kennen. Also ne, so diese typischen Sachen, naja, Frauen können natürlich nicht denken, weil die haben halt Hormone im Gegensatz zu Männern irgendwie und einen Körper und so, was Männer dann offensichtlich irgendwie nicht haben und so. Aber das ist eigentlich also dass so darüber nachgedacht wird, ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, wo eben so ganz viel so gesellschaftliche Naturvorstellungen sozusagen biologisiert und objektiviert wurden. Irgendwie. Also auch so der Rassegedanken, dass das irgendwas ist, was man wissenschaftlich rausfinden kann, das ist alles 19. Jahrhundert. In der Aufklärung ist das alles eine rein geistige Sache. Also da gibt es keinen Rassebegriff, sondern da gibt es einen Volksgeistbegriff und genauso gibt es halt in der Aufklärung nur eben so einen Charakterbegriff und Männer haben halt einen Charakter und Frauen haben einen Geschlechtscharakter. Und das liegt sozusagen daran, weil ihr Geist einfach nicht keinen Willen hat, ein willenloser Geist ist, macht dann der Körper sozusagen diese ganzen Faxen. So, also das ist so ein bisschen so Vorstellung von der Aufklärung. Also der Zusammenhang ist genau andersrum, als wir den heute kennen. Und Horkheimer und Adorno bringen diesen Ausschluss, den der Geist und die Vernunft eben machen muss, mit einem ziemlich schönen Satz, finde ich, auf den Punkt. Der heißt, Denken gilt als sinnvoll, nur nach Preisgabe des Sinns. Und das heißt natürlich dann auch der Sinnlichkeit. Und das ist ein Problem, weil es stimmt zwar, dass Gefühle erstmal auch was Körperliches und was Sinnliches sind. Also Gefühle entstehen meistens aus einem Affekt. Und ein Affekt ist eine vorbewusste körperliche Veränderung. Aber Gedanken sind auch körperliche Prozesse. Außer, also wenn jemand von euch ohne seinen Körper irgendwie denken kann, dann könnt ihr mich gerne von was anderem überzeugen. Aber normalerweise geht es eher nicht. Und wenn man sozusagen Sinnlichkeit komplett abspaltet, geht eigentlich das verloren, was in der Philosophie eigentlich einen Begriff ausmacht. Weil Begriff kommt ja von Begreifen. Und Begreifen hat wiederum mit Vorstellung zu tun. Also eine Transformation von äußeren Objekten in ein inneres Objekt, das man sich dann ganz wortwörtlich im Bewusstsein vorstellt. Ja, und das heißt, das Bewusstsein nähert sich eigentlich den Dingen an, dadurch, dass es sich erstmal auch distanziert und eben dieses innere Objekt verwandelt. Und das erlaubt es eigentlich auch Menschen erst aus so instinktiven Reizreaktionsketten irgendwie rauszukommen, weil es sozusagen diese Zwischenebene gibt, weil sich Eindrücke halt wortwörtlich erstmal vom Leib gehalten werden. Genau. Und ein Gefühl ist halt so eine körperliche Reaktion. Aber ein Gefühl ordnet auch etwas qualitativ ein und richtet sich auch sehr bewusst auf was. Also Gefühle haben einen Gegenstand, die flottieren nicht irgendwie einfach frei im Raum und sind deswegen teilweise gerichtete und teilweise auch bewusste Prozesse. Genau, und sind immer eine Vorstellung, also immer ein Teil von Vorstellungen, immer ein Teil von Begreifen. Also immer, wenn sich das Bewusstsein auf irgendwas Äußeres bezieht und das nicht nur abstrakt einkategorisiert, sondern irgendwie auch, also in irgendeinen sinnhaften Zusammenhang stellt, spielen Gefühle eine Rolle. Sie sind damit eben aktiv und passiv zugleich, also was einem passiert und was man aktiv auch tut. Und damit dem Denken gar nicht so unähnlich. Das heißt nicht, dass Fühlen und Denken genau das Gleiche sind. Aber sie spielen halt eben immer zusammen, wenn sich das Bewusstsein auf irgendetwas richtet. Und das heißt überhaupt nicht, dass es irgendwie unreflektierte und unbewusste Affekte und Gefühle irgendwie gibt. Genauso wie es eben vorbewusste und unreflektierte Setzungen und Kategorien gibt. Genau dafür gibt es dann aber eigentlich ja das, was man halt in der Philosophie Reflexion nennt. Also das Bewusstsein auf das Bewusstsein richten. Um dann eben darüber wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da ist dann halt eben wieder das klassische Problem, dass Reflexion wird eigentlich immer als Denken über Denken dargestellt. Aber das könnte man in allen möglichen Kombinationen eigentlich durchspielen. Also man kann Gefühle zu Gedanken entwickeln, Gedanke zu Gefühlen und natürlich auch Gefühle zu Gefühlen. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, Wut vor der eigenen Angst zu bekommen, Angst vor der eigenen Wut zu bekommen, zum Beispiel. Genau. Und die feministische Philosophin Carola Meyer-Seethaler blickt es hier vor, den Begriff der Reflexion so ein bisschen mit dem Begriff der Besinnung irgendwie zu erweitern, den sie aber nicht religiös oder esoterisch irgendwie meint. Aber das wird eben in der Aufklärung verleugnet und als irrationales Moment dem Weiblichen zugeschrieben, um es eben von sich fernzuhalten. Und das ist eine Verdrängung von eben Gefühlen und Körperlichkeit, die Vernunft da leistet, die aber selbst eigentlich total unvernünftig ist. Also die Ratio macht, um Ratio zu sein, muss eigentlich was total Irrationales tun. Denn Gefühle und den eigenen Körper über den Willen und über das Bewusstsein komplett zu kontrollieren, geht ungefähr genauso gut wie halt aus reiner Willenskraft einschlafen. Nicht. Und genau. Und wenn ihr schon mal versucht habt, das dann sozusagen zu erzwingen, dann ist euch ja wahrscheinlich aufgefallen, dass es sogar besonders schlecht geht irgendwie. Ne? Also weil der Körper sich einfach als unverfügbare Instanz da setzt. Genau das ist auch das, was in der Aufklärung halt eben so Angst macht. Dass sozusagen niemals dem Subjekt, dass das Subjekt sich niemals ganz selbst gehören kann. Und Und diese Ansicht des Geistes ist eben halt nicht nur einfach unvernünftig, sondern sie kennt vielleicht diese Formulierung von Freud, von der Wiederkehr des Verdrängten und so, sondern das ist eigentlich eine Perspektive, die selbst total unreflektiert emotional aufgeladen ist. Also weil eigentlich geht es hier um eine männliche Allmachtsfantasie des absolut mächtigen, reinen und körperlosen Geist, der immer alles aktiv kontrollieren kann, der alles beherrschen will, dem nichts, aber auch gar nichts von außen zustößt und der halt im Endeffekt wie Gott ist. Also souverän aus sich selbst heraus die Welt gestalten kann. Also da könnt ihr an das Zitat von Hegel denken. Und wenn ihr euch irgendwie so aktuelle künstliche Intelligenz-Ideologien durchlest, das ist voll von so männlichen Schöpferfantasien eigentlich. So, wo sozusagen der reine Geist eigentlich ohne Substanz im Endeffekt halt leben und eigentlich alles schaffen kann. Und wir haben es also mit was zu tun, was im absoluten Wortsinn treffend mit dem zu tun, was eben die Psychoanalyse Rationalisierung nennt. Also wenn die Vernunft gebraucht wird, um vom Bewusstsein unangenehme Affekte fernzuhalten. Und ich finde, man sieht halt eben ganz gut, also dass es eben dieses klassische Moment gibt, dass eben diese verdrängten Affekte dann das Bewusstsein nur umso mehr bestimmen, gerade weil man eben nicht auf sie eingehen kann. Ja, und ich hoffe, dass jetzt irgendwie wieder irgendwie was, was so sehr alltagsnah ist, also ich mache das auch dauernd, so Affekte wegzurationalisieren oder so, und es ist halt eben gerade bei Männern ein sehr stark verinnerlichtes Verhalten, und wenn man irgendwie versucht, was ich auch erst seit gar nicht so langer Zeit mache, weil ich mich erst auch nach einer Zeit gar nicht so langer Zeit kritisch mit meiner eigenen Männlichkeit auseinandersetze und deswegen zum Beispiel mehr versuche, so diesen ekligen Respekt, den Männer irgendwie immer so miteinander haben und dann immer so voll cool miteinander sind und sich halt irgendwie weder emotional noch körperlich wirklich anfassen wollen, also jetzt auch metaphorisch, dann halt irgendwie auch an mir selbst und an anderen so krass zu merken, wie das halt immer ständig an diese Grenzen kommt. Also, was weiß ich, ne, irgendwie so dieses penetrant lösungsorientierte immer Reden von Gefühlen, weil man immer sofort was damit machen will, weil man irgendwie nicht aushalten kann, dass Affekte im Raum stehen, oder dass, wenn es halt irgendwie um Gefühle geht, dass die dann so, dass man so emotional aufgelaufen, also dass so andere, halt vor allem Männer, einen so emotional auflaufen lassen und eben die Affekte sozusagen nicht ernst nehmen oder die Gefühle, die mitschwingen, nicht ernst nehmen sollen, dass dann zum Beispiel an so vermeintlichen Sachfragen so detailreich ausdiskutieren wollen irgendwie. Und es gibt ja so ein ganz beliebtes Ding irgendwie in Diskussionen immer zu sagen, dass es bitte sachlich bleiben soll, aber Gefühle sind ja auch eine Sache, über die man reden könnte. Also man könnte ja genau darüber reden, warum bestimmte Gefühle zum Beispiel irgendwie im Raum sind. Aber das will man eben nicht, weil es dann irgendwie halt meistens um was anderes geht, ziemlich oft um eine Diskussionsdominanz. Und um das zu kritisieren, braucht man irgendwie keine feministische Philosophie, sondern da reicht der Dude von The Big Lebowski mit seinem schönen Spruch: You're not wrong, you're just an asshole. Genau, in der Diskussion können wir dann, wenn ihr Bock habt, da gehe ich jetzt nicht so viel darauf ein, in der Diskussion können wir auch gerne mal darüber reden, wie es sozusagen die andere falsche Seite der Medaille auch davon gibt, die vielleicht auch in, zum Beispiel in manchen queerfeministischen Räumen ja ziemlich stark, also dass sozusagen dann wiederum Gefühle und Betroffenheit sofort sozusagen, sofort schon auch ein Argument sind. Also ohne, dass man dann sozusagen, dass es so ein bisschen sozusagen in die andere Richtung kippt, dass man dann eigentlich auch nicht mehr drüber reden kann, weil dann das Gefühl eigentlich schon alles ausgesagt hat, sozusagen. Dann, genau, aber das ist vielleicht eher eine Sache für die Diskussion. Genau, also fassen wir kurz zusammen. Die Verleugnung, Abwertung und Zuschreibung zu Gefühlen sind nicht nur sexistisch, sondern sie zerstören das, was die Philosophie Erfahrung nennt. Also ein auf sich wirken lassen, eine unmittelbare produktive Passivität und ein Anstiegen des Bewusstseins an das, was es sich eben betrachtet. Hierfür sind Gefühle unerlässlich, weil sie eben dieses Aktiv-Zwischenspiel ausmachen. Und ja, für Leute, die irgendwie Philosophie spannender finden, ist es eigentlich ganz interessant, dass eigentlich schon bei so Aufklärungsphilosophen wie Hegel eigentlich drinsteht, dass Verstand und Sinnlichkeit eigentlich nicht auseinandergebracht werden dürfen. Aber im Endeffekt machen sie es dann halt doch immer. Und Adorno schließt zum Beispiel ganz viel an Hegel an, aber so ganz durchziehen tut er das auch nicht, was, also ich meine, es schockiert jetzt vielleicht auch viele von euch nicht, dass Adorno jetzt auch nicht so der mega dufte Feminist irgendwie war oder so, aber gerade wenn es dann irgendwie darum geht, dass noch materialistisch zum Beispiel irgendwie durchzuspielen, also zum Beispiel auf Kapitalismuskritik, ist er halt gerade da zum Beispiel auch einfach super also inkonsequent und zieht das halt nicht durch. Aber das ist vielleicht auch eine Sache, über die wir in der Diskussion oder später mal im Getränk irgendwie reden können. Genau. So. Und jetzt fragt man sich halt vielleicht, was soll das für eine Vernunft sein, die den Menschen eigentlich im Sonnenaufgang der Aufklärung erstrahlen lassen soll und dann aber im Endeffekt dazu führt, dass er mit zugestopften Ohren und gefesselt irgendwie sein Leben fristen muss. Da geht es dann eben halt um ein Denken, das eben nur sinnvoll sich erweisen kann nach Preisgabe des Sinns. Und damit meint man eben, also damit ist auch Sinnhaftigkeit gemeint. Denn wenn menschliche Gefühle keine Rolle für die Vernunft spielen, dann ist es auch logisch, dass man auf die keine Rücksicht nehmen muss. Und sozusagen qualitative menschliche Zwecke eigentlich für die Vernunft kein relevantes Kriterium sind. Für was Vernunft dann eigentlich noch gut ist, ist dann eben das, was man so Zweckrationalität nennt. Also eben möglichst exakt zu durchdenken, wie man das, was man halt tut, am besten tut. Genau. Und also jetzt zum Beispiel aus unseren Verhältnissen ist dann zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Lebensmittelindustrie irgendwie einen neuen Produktivkraftschub irgendwie hat, man hat neue Maschinen oder man hat eine bessere Art, das irgendwie zu machen, dann führt das zum einen dazu, dass Leute ihre Lohnarbeit verlieren und irgendwie sehr viel schwerer haben, halt in diesen Verhältnissen ihr Leben zu finanzieren, weil die Maschinen sie ersetzen und nicht weniger, sondern mehr Menschen verhungern auf der Welt, weil zum Beispiel die Lebensmittelpreise von Zentraleuropa, die im globalen Süden ruinieren. Und trotzdem wird es halt gemacht. Irgendwie. Es scheint dieses zweckrationale Verbessern von Dingen ist halt ein Wert an sich in den Verhältnissen. Und das kennt ihr ja vielleicht auch aus der Zeitung und ich hoffe, dass ich damit eine ganz schöne Analogie irgendwie gemacht habe, dass man eben so einen Prozess von dem zweckrationalen Optimieren eben auch Rationalisierung nennt. Diesmal ist also wieder die Sinnlichkeit verloren gegangen, diesmal als der Sinn von, also was das alles überhaupt soll, der Zweck der ganzen Veranstaltung. Und man muss sozusagen sagen, dass wir es in unseren Verhältnissen ganz oft mit einer Zweckrationalität zu tun haben, die gar nicht weiß, was ihr Zweck ist, sondern eben sich damit beschränkt, eben das zu tun, was sie halt eben tut und das möglichst gut. Das ist dann, Vernunft ist dann eben halt wirklich nur noch Schlauheit. Reflexion gibt es eigentlich nicht, sondern besinnungslose Praxis. Menschliches Denken, Handeln und Fühlen schwebt aber eben halt nicht im leeren Raum, sondern muss sich an etwas messen. Was vernünftig ist und was nicht, kann man eben nicht prinzipiell entscheiden, sondern ist sinnvollerweise abhängig von menschlichen Zwecken. Also zum Beispiel der Reduktion von menschlichem Leiden oder das Verhindern von der Produktion von menschlichen Leiden und der Verwirklichung allgemeiner menschlicher Freiheit. Und man kann, denke ich, ganz gut sehen, wie eben diese vorgestellte Selbstbeherrschung des Aufklärungssubjekts genau eben so eine instrumentelle Vernunft gegenüber sich selbst an den Tag legt und eben vor allem dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen. Wie ich Affekte vermittle, welche Schlüsse ich aus meinen eigenen Gefühlen ziehe und wie ich danach handle, ist eben am Maßstab menschlicher Freiheit zu bewerten. Und zeigt sich dann auch an diesem Maßstab unterschiedlich vernünftig. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so total wütend ist und am liebsten sofort um sich schlagen würde, wäre ich jetzt auch ziemlich froh, wenn wir gerade in der überfüllten Straßenbahn stehen, wenn irgendwie ihr nicht loslegt oder so. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwo in einem anderen Rahmen die Möglichkeit dazu habt, so warum nicht, ne? Also das irgendwie, keine Ahnung, dann wird es euch besser gehen, es würde Affektdruck abbauen und so weiter. Und es hat eben was mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, ob man zum Beispiel den ganzen Tag in total beschissenen kleinen Büroräumen irgendwie rumsitzt und andere nicht bei Arbeitsprozessen stören darf zum Beispiel, wie dann eben so Affekte vermittelt werden. Und was dazu vielleicht noch ganz interessant ist für die Kulturpessimistinnen unter euch, die irgendwie mal so das Unbehagen in der Kultur oder irgendwie sowas gelesen haben und dann immer sagen, naja, aber Gesellschaft hat immer was mit Triebverdrängung zu tun. Es gibt einen sehr interessanten Text in der Outside the Box 5 von Susanne Steinborn, wo sie nochmal darauf hinweist, dass Triebaufschiebung und Triebverdrängung nicht das Gleiche ist. Also einen Trieb aufzuschieben, zum Beispiel, dass ich nicht irgendwie essen, was auf dem Tisch steht, obwohl ich Hunger habe, sofort ganz in mich reinschaufel, weil ich das zum Beispiel mit Leuten teilen will. Das ist ein Prozess, den kann ich, also ich kann das aufschieben und ich kann das dann entscheiden. Triebverdrängung ist aber, wenn ich sozusagen diesen Impuls gar nicht mehr selbst wahrnehmen kann, weil ich internalisierte Verbote und Gesetze sozusagen habe, weil ich eben in die gesellschaftliche Erfahrung gemacht habe, dass ich diese Bedürfnisse eigentlich gar nicht haben darf. Und das hat eben mit repressiven gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Und eine gute materialistische Gesellschaftskritik fragt eben meiner Meinung nach, was sind sozusagen die Notwendigkeiten in unserem Leben, die sinnvoll sind und die wir irgendwie alle einsehen können und auf die wir uns, also wo wir irgendwie eingesehen haben, okay, das muss halt irgendwie sein, wenn wir irgendwie das gute Leben füreinander haben wollen. Und was sind aber unnötige Zumutungen? Und die gehören halt einfach abgeschafft. Und wenn man eben der Philosophie des Materialismus folgt, dann ist eben nicht wichtig, was Leute sich irgendwie für Gedanken machen, also nicht hauptsächlich, das ist natürlich schon auch wichtig, und was sie so für Selbstbilder kreieren, sondern eben die Realität und ihre Praxis. Genau. Und das heißt, man muss immer sozusagen davon fragen, gibt es sinnvolle, vernünftige Gründe, wie wir halt ne, mit uns selbst, mit auch unserem Körper, mit Gefühlen und so weiter umgehen. Und so ein materialistischer Blick ist natürlich dann auch immer in so einer historischen Perspektive ganz interessant, wenn man sich sozusagen anguckt, welche Praxis halt das Leben der Menschen bestimmt hat, zu welchen Zeiten, an welche Vorstellungen sie sich dann zum Beispiel machen. Und dann wird zum Beispiel ziemlich offensichtlich, dass dieses Bild vom Körper als Maschine, die sozusagen vom Geist durch die Gegend gesteuert ist, ist ein ganz starkes Bild der Hochindustrialisierung. Sozusagen Menschen halt sowieso die ganze Zeit dabei waren, irgendwie halt als Maschinen in Fließbandkontexten eingesetzt zu werden. Und genau das Gleiche kann man dann halt auch auf Gefühle beziehen. Also Mutterliebe zum Beispiel muss man dann nicht als was Natürliches ansehen, sondern kann eigentlich nur sinnvoll betrachtet werden im Hinblick auf eine Gesellschaft, wo Kinder eben nicht kollektiv, sondern als Privateigentum erzogen werden, von Menschen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die diese Aufgabe eben hauptsächlich den biologischen Eltern überlässt und darüber bei denen dann eben allermeisten Fällen allein den Frauen. Und was heißt das sozusagen im großen Kontext der Abwertung von und der Verdrängung von Weiblichkeit in der modernen Welt? Dazu habe ich euch eine Abbildung mitgebracht. Ich kann die auch sozusagen kurz beschreiben für euch da hinten, wenn das gut wäre. Wäre das gut? Okay, genau. Also, und was ich noch davor sagen muss, also das ist irgendwie keine kritische, das ist jetzt keine Karikatur oder so, sondern das haben Leute in so einem Internetforum gepostet und so ein bisschen so mit diesem so, das wäre das Leben irgendwie. Wie schade, dass ich das nicht habe, halt so ein bisschen. Und was man eben sieht, ist ein Mann oder eine männliche Figur mit so einem Stecker auf der Brust, der ist irgendwie in einem Büro und sein Akku ist ganz leer, nur noch auf 20%, weil er muss halt arbeiten. Das macht ihn verständlicherweise müde und unglücklich. Und dann kommt er beim nächsten Bild nach Hause zu einer Frau oder einer seiner Hausfrau. Das ist dann sozusagen Interpretationssache. Die hat eine Schürze an und die hat so eine Buchse auf dem Herz. Und er ist dann nur noch bei 10% und so kurz vorm Fertigsein. Und dann umarmen sie sich aber und er steckt seinen Stecker in ihre Buchse. Also es ist auch von den sexuellen Implikationen wirklich furchtbar. Und dann ist halt sein Akku wieder auf 100% und es ist ein kleines Herzchen dahinter. Ich finde, es ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, wie sich die bürgerliche Gesellschaft eigentlich die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtscharakteren vorstellt. Der Mann geht raus in die Öffentlichkeit und verausgabt sich dort. Das ist anstrengend und macht müde. Aber das ist nicht schlimm, denn die Frau, die ist ja zu Hause. Sie ist immer im Privaten und sie wartet da auf ihn. Sie ist immer glücklich, weil die ja auch nicht wirklich arbeiten muss. Und sie sorgt dann dafür, dass er wieder fit wird. So ganz nach Goethes Motto, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Doch es gibt halt einfach immer jemanden, der für diesen Freiraum arbeiten muss. Und das ist eben in der bürgerlichen Arbeitsteilung die Frau. Und ihre Funktion ist eben die des Akkuladegeräts für die Arbeitskraft des Mannes und seine Bedürfnisse. Und das ist jetzt in dem Bild nicht so stark zu sehen, aber sie ist natürlich auch immer die Mutter der Nation, also eine Geburtsmaschine für die Bevölkerung und für den Nationalstaat. Frauen wird historisch, real und dann sozusagen von den Eigenschaften, die ihr zugeschrieben werden, werden ja eigentlich die Fähigkeiten zur Erwerbstätigkeit und deren Wahlrecht in der Öffentlichkeit abgesprochen, weil sie eben keine richtige Vernunft haben und keinen Willen. Aber darin werden sie abgewertet. Aber in ihrer Rolle als sorgende und sinnliche Hausfrauen und Mutter im Privaten werden sie aufgewertet. Dieser Doppelbezug von Sehnsucht und Hass, den hatten wir auch schon in diesem Bild von Horkheimer und Adorno. Also die Sirenen, die sind zwar gefährlich und die bringen einen um, aber die singen ja wirklich unglaublich schön. Und was Odysseus ja auch macht, ist sich zu fesseln, damit er das trotzdem noch hören kann. Also das will er sich ja sozusagen nicht entgehen lassen. Genau. Und es gibt sozusagen diese Arbeitsteilung davon, dass Männer halt immer die ganze Zeit so rational und willen und die ganze Zeit so eigene Zwecke verfolgen und so. Und dann ist es halt schön, wenn es so diesen Bereich gibt, der einfach so irrational ist und wo nicht jemand ständig immer in so Geben- und Nehmen-Rechnungen irgendwie drinsteckt. Und das ist dann sozusagen der Job der Frau. Und genau, ich würde behaupten, und das wird sich ja leider auch in eurer Lebensrealität widerspiegeln, dass wir diese Sphärentrennung im Großen und Ganzen, also trotz Verschiebungen, auch immer noch haben und auch die Zuschreibungen, die damit einhergehen. Also Frauen eben geborene Sorgepersonen sein sollen, zum Beispiel. Und diese Konstellation ist es dann zum Beispiel auch nochmal so als Hintergrund, also so materielle Betrachtung, was das für den Lebensprozess der Menschen bedeutet. Diese Konstellation ist es übrigens auch, die maßgeblich diese Form von männlicher Rationalität dann wiederum hervorbringt. Denn zum Beispiel feministische Psychoanalytikerinnen haben halt, arbeiten schon ziemlich lange daran, sozusagen rauszuarbeiten, was es eben für das männliche Subjekt bedeutet, gleichzeitig miteinander vereinen zu müssen, einen Mann zu sein, was in patriarchalen Gesellschaften vor allem bedeutet, keine Frau zu sein, und aber gerade in den ersten Lebensjahren maximal abhängig von nur weiblichen Personen zu sein, die sozusagen in der maximalen Nähe mit ihnen leben und für ihre unmittelbarsten Bedürfnisse sorgen. Und Jessica Benjamin, das ist so eine feministische Psychoanalytikerin, bringt das, finde ich, ganz gut auf den Punkt, wenn sie sagt, entscheidend für die männliche Rationalität ist die Erfahrung des kleinen Jungen, dass er nicht so sein soll wie die, die er liebt und die ihn ernährt, pflegt und ihrerseits liebt. Und es ist ein großer Verdienst eben der zweiten Frauenbewegung, diese Sphärentrennung von privat und öffentlich aufzugreifen. Und das soll der Slogan, das Private ist politisch, eigentlich auch bedeuten. Also das ist genau wie bei eben der verleugneten Emotionalität, auch eine verleugnete politische und materielle Dimension der Verhältnisse gibt, die so tut, als ob die überhaupt nicht notwendig wäre, also als ob die eigentlich niemand braucht und als ob die eigentlich eher stört, die aber eigentlich total notwendig ist. Und in die werden eben vornehmlich Frauen reingedrängt. Und materiell sieht man eben diese Verleugnung, dieses Abspalten am stärksten, wenn man sich sozusagen die Sorgearbeit ansieht, also kochen, putzen, erziehen, streicheln, sorgen, trösten und so weiter. Ja, nach wie vor meistens im Privaten und meistens eben nach wie vor von Frauen verrichtet werden und eben nicht entlohnt werden. Die feministische Ökonomin Marsha Marderin hat mal für die Schweiz, was ja so ungefähr vergleichbar ist mit unseren Verhältnissen, mal durchgerechnet und dann herausgefunden, dass 15% der Zeit, die Frauen unbezahlte Sorgearbeit leisten, schon mehr Arbeitsstunden sind, als im gesamten Gesundheits- und Sozialwesen mit Lohn halt bezahlt werden. Also das heißt im Klartext, Frauen arbeiten 6-mal so viel unbezahlt in Gesundheits- und Sozialtätigkeiten, wie in bezahlten Gesundheits- und Sozialtätigkeiten gearbeitet wird. Und dazu muss man natürlich sagen, die Leute, die in den bezahlten Gesundheits- und Sozialtätigkeiten arbeiten, sind auch meistens Frauen. Und die werden da meistens ziemlich beschissen bezahlt. Und ich denke, man kann auch sehr leicht sehen, dass das für jede, also dass das für jedes erfolgreiche Kapital und auch für jede konkurrenzfähige Nationalökonomie auch total notwendig ist, sozusagen diese Arbeiten möglichst wenig und am besten halt überhaupt nicht zu bezahlen. Weil die eben, um halt zum Beispiel die Arbeitskraft so billig wie möglich zu halten. Und deswegen ist diese Sphärentrennung sozusagen was Notwendiges, was im Kapitalismus auch bestehen muss. Genau. Und diese Notwendigkeit von Sorgearbeit, die aber gleichzeitig verleugnet wird, hat eben eine Ähnlichkeit zur Verleugnung von Emotionalität und von der leiblichen Bedingtheit in der Erkenntnis. Beides Mal wird Souveränität über die verleugneten Abspaltungen in dieser Bereiche an das Weibliche erreicht. Und das männliche Subjekt, ich habe dann immer so ein Bild im Kopf, wenn ich mir das vorstelle, das männliche Subjekt funktioniert im Endeffekt wie so ein kleiner Junge, der von seiner Mutter auf dem Fahrrad so durch die Straße gefahren wird, also so angeschubst wird und dabei so die Arme in die Luft hebt und so in die Welt hinausschreit, guckt mal alle, ganz alleine, ne, und freihändig irgendwie und sich selbst halt total super findet. Genau, weil man halt einfach nicht darauf reflektieren kann, dass es eben sozusagen unsichtbare weibliche Voraussetzungen gibt, die diese Handlungsfähigkeit und Souveränität überhaupt erst ermöglichen. Und genau eben dieser Bereich von Erkenntniskritik ist eben auch von der zweiten Frauenbewegung aufgegriffen worden. Die haben den Begriff der Erfahrung sozusagen rehabilitiert und haben eben nicht nur Lese- und Theoriekreise gegründet, sondern eben auch Selbsterfahrungsgruppen, in denen es dann ganz explizit um das eigene Erleben, Emotionen und den eigenen Körper gehen sollte. Also eben halt genau die Sachen, die aus dem allgemein männlich definierten Vernunft immer rausgefallen sind. Hier wurde ernst gemacht mit der alten philosophischen Einsicht, dass Erkenntnis und politische Willensbildung durch das Subjekt durchgehen muss. Und dass es also nichts geben kann, Entschuldigung, was sich auf die Welt an sich bezieht, was nicht auch Menschen für sich reflektieren müssen. Das heißt, es wurde sozusagen ganz stark auf das Subjekt und seine Bedingtheit geschaut, statt es halt wie in der Aufklärung durchzustreichen, damit es halt Platz machen kann für den allgemeinen Geist. Und ich denke, man muss halt die Frauenbewegung auf jeden Fall für diese Kämpfe sehr wertschätzen. Das lässt sich nicht verallgemeinern, aber trotzdem gab es dann auch eine problematische Tendenz auch in diesem Bezug von der zweiten Frauenbewegung. Denn das ist dann sozusagen wieder in eine andere Richtung gekippt. Das heißt, dann wurde sozusagen nur noch auf das ganz innere, authentische Erleben irgendwie geschaut. Und die Vorstellung von irgendwie Theorie und Gesellschaftskritik, die sich sozusagen auf was anderes als das eigene Empfinden gestützt hat, ist dann gar nicht mehr gewollt und vermeintlich auch gar nicht mehr gebraucht worden. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass wir halt den Begriff der Selbsterfahrung eigentlich nur noch aus therapeutischen Kontexten kennen und eben nicht mehr aus Politgruppen. Viele Feministinnen, zum Beispiel die Theoretikerin Christine Thürmer-Rohr ganz massiv und ziemlich brutal stellenweise, haben diesen Zitat Thürmer-Rohr, weiblichen Egozentrismus, als unkritische Annahme des weiblichen Geschlechtscharakters kritisiert, den das Bürgertum eben für die Frau übrig gelassen hat. Also sich lieber aus der Öffentlichkeit raushalten, nur am eigenen Körper und dem eigenen Erleben der unmittelbaren Lebenswelt und so weiter alles verhandeln und auch nur das als Orte von eigentlich Betätigung und Selbstverwirklichung begreifen. Und so konnte dann ein emanzipatorischer Slogan wie das Private ist politisch teilweise umgeformt werden in eine Privatisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und eine Rationalismuskritik, die absolut notwendig ist, konnte eben halt auch anti-intellektuell werden. Philosophisch könnte man also sagen, dass die zweite Frauenbewegung dann stellenweise sich nur noch darauf konzentriert hat, was halt die Sachen für sich bedeuten, also für sie, und sich nicht mehr darum gekümmert hatten, wie die Sachen an sich bestimmt sind, also sozusagen theoretisch objektiv. Und das steht aber eigentlich immer in der Wechselwirkung. Und die Leipziger Genossinnen von der Outside the Box haben das, finde ich, auf einen ziemlich guten Spruch gebracht, nämlich, Zitat, der Trick ist, das Einzelne und das Ganze als miteinander vermittelt zu denken. Und das ist dann sozusagen das, was dann die Philosophie eine Bestimmung an und für sich nennt. Und so eine Bestimmung habe ich halt irgendwie, also ich habe mich versucht eben damit zu beschäftigen, also über genau dieses Spannungsfeld, und deswegen will ich jetzt am Ende nochmal zur Frage kommen, wie es eben sozusagen mit Gefühlen gerade aussieht, also wie dieses Verhältnis in den aktuellen Verhältnissen aussieht, und was vor allem die materiellen Notwendigkeiten sind, die in unserem Bezug zu Gefühlen eben einschlagen und wie sich das eben für sich auch niederschlägt. Und dafür muss man sich eben zum einen anschauen, dass es eben diesen krassen Hype um emotionale Intelligenz irgendwie gibt und man muss sich eben sozusagen anschauen, wie das, was da sozusagen objektiv an sich an gesellschaftlichen Bestimmungen eingeht und wie wir das für sich, für uns reflektieren, wie das miteinander zusammenhängt. Und da gibt es sozusagen eine widersprüchliche Einheit im materialistischen, ideologiekritischen Denken, was dann eben Marx dieses notwendig falsche Bewusstsein genannt hat. Und wir können uns jetzt leider nicht irgendwie ausführlicher über unser Verständnis von kapitalistischen Gesellschaftsformen unterhalten. Deswegen würde ich euch bitten, jetzt einfach erstmal sozusagen mit meinen Thesen mitzuspringen. Und ich versuche jetzt sozusagen in so einem kleinen Gewaltritt. Kapitalistische Verhältnisse entstehen aus den Handlungen von Menschen. Wir haben auch alle Teil daran, aber eben nicht kollektiv und nicht bewusst, sondern unbewusst und als vereinzelte Einzelne. Diese unbewusst geschaffene Welt steht uns fremd gegenüber und übt Zwänge auf uns aus. Das sind dann die sogenannten Sachzwänge, die sich hinter dem Rücken der Menschen setzen. Unter kapitalistischer Produktion sind wir also nicht wirklich frei, sondern nur freigesetzt innerhalb eines allgemeinen Zusammenhangs, der philosophisch Totalität genannt werden könnte. In diesem Rahmen haben wir alle Handlungsfähigkeit und wir müssen sogar diese Handlungsfähigkeit nutzen, um unser individuelles Interesse nach eigenem Abwägen zu verfolgen. Gestaltungsfähigkeit, also die Möglichkeit, den Rahmen, in dem das stattfindet, zu verändern, die gibt es nicht. Es gibt keine Gestaltungsfähigkeit im Kapitalismus, denn es ist nur eine Freiheit der Mittel, die die Menschen haben, aber keine Freiheit im Zweck, denn der Zweck ist im Kapitalismus eben objektiv gesetzt und entzieht sich kollektiven Willensentscheidungen und das ist eben die Verwertung von Wert unter allgemeiner Konkurrenz und Profit und ganz oberflächlich und verkürzt gesagt aus Geld eben mehr Geld machen. Diesen Zweck ist eben alles als Mittel untergeordnet, auch menschliche Bedürfnisse und Gefühle. Also ganz simples Beispiel, Lebensmittel werden im Kapitalismus nicht, also werden offen, also auf einer unmittelbaren Ebene natürlich irgendwie produziert, weil es ein Bedürfnis befriedigt, also Hunger, irgendwie satt und zufrieden macht. Aber objektiv wird das produziert, um halt die wahre Arbeitskraft zu erhalten, also Menschen. Und weil man damit eine Konsumware produzieren kann, die man halt eben am Markt verkaufen kann. Und ich denke, man kann ziemlich einfach sehen, was passiert, wenn diese objektiven Zwecke wegfallen. Also wenn es Menschen auf der Welt gibt, die als Arbeitskräfte halt nicht interessant sind und die einfach keine Kaufkraft haben, um sich Lebensmittel als Konsumware zu kaufen, dann lassen wir die halt verhungern auf dieser Welt und zwar zu Tausenden täglich. Das menschliche Bedürfnis Hunger spielt einfach keine Rolle für diesen Prozess. Und wenn ihr euch jetzt erinnert, was ich über Vernunft gesagt habe, dann muss man halt natürlich sagen, dass kapitalistische Produktion total unvernünftig ist, weil sie eben keine menschlichen Zwecke kennt. Aber menschliche Zwecke werden ständig im Zuge kapitalistischer Vergesellschaftung rationalisiert, also als Mittel gebraucht. Und Rationalisierung jetzt im doppelten Sinne, also einmal als effektiver machen und Zweckrationalität, Optimierung und einmal als sozusagen das Wegschneiden von eben Momenten, die sozusagen in dieser Rationalität nicht aufgehen. Und das gibt dann eben dieses notwendige falsche Bewusstsein auch, was man dann halt Ideologie nennt. Also sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Rationalisierung ist Ideologie. Denn die Menschen im Kapitalismus leben ja nicht einfach nur so, das steht ihnen so äußerlich entgegen, sondern sie identifizieren sich auch mit dem, was sie sein müssen, um überleben zu können. Die Herrschaft wandert sozusagen in sie ein. Der Mensch verdinglicht, wird in Wahrnehmung und der Realität zur Sache, in die Notwendigkeiten in die Verhältnisse eingeschrieben werden. Zum Beispiel, ne, irgendwie denkt dann das Bild vom Mensch als Maschine. Und diese Transformation von Fremdzwang in Selbstzwang hat der Wiener Psychoanalytiker Samamani, finde ich mal ganz gut, auf den Punkt gebracht mit dem Slogan, wo Befehl war, soll Wunsch werden. Und was heißt das jetzt im Zusammenhang für Gefühle? Und ich trinke erstmal was und dann starte ich mit einem kleinen Zitat. Niemals zuvor ist das private Selbst derart öffentlich inszeniert worden. Niemals zuvor ist es so sehr auf Diskurse und Werte der ökonomischen und politischen Sphäre zugeschnitten worden, schreibt die israelische Emotionssoziologin Eva Ilus, der ein kleines Bändchen Gefühle in Zeiten des Kapitalismus sich sehr gut empfehlen kann. Ilus sieht eben eine extreme Rationalisierung und Integrierung von Gefühlen und eine leichte Angleichung der sexistischen Spaltung. Also privat und öffentlich ist immer noch ein Gegensatz der bürgerlichen Verhältnisse, aber das hat sich irgendwie angenähert und wird widersprüchlicher und flexibilisierter gelebt. Frauen sind zum Beispiel jetzt auch in der Lohnarbeit vertreten und auch die Lohnarbeit selbst hat sich verändert. Luz spricht auch ganz deutlich von der Feminisierung der Arbeit. Das heißt, zum Beispiel das, was in der Aufklärung letztendlich als weiblicher Schwachsinn galt, sind jetzt begehrte Soft Skills, die man sich sozusagen gerne in den Lebenslauf schreibt, also total empathiefähig und kommunikativ und so. Und dafür gibt es extra Fortbildungen, um das eben sozusagen als Fähigkeiten zu entwickeln. Und es sind eben auch Aspekte, die sozusagen in die neue Form von auch zum Beispiel Männlichkeitsidealen eingegangen sind. Zum Beispiel, es gibt so eine bestimmte Form von so Management-Männlichkeit, wo das zum Beispiel auch total dazugehört, dann zum Beispiel emotional intelligent zu sein. In allen gesellschaftlichen Sphären, egal ob privat oder öffentlich, scheint es nur noch um die teamfähige Verwirklichung von Bedürfnissen zu gehen. Und dafür braucht man eben ganz viel Beziehungsarbeit auch. Und damit sich eben bebildern mit Gefühlen wird mittlerweile gearbeitet, wobei das mittlerweile natürlich Quatsch ist, wenn man irgendwie jetzt an Mutterliebe und die Sphäre des Privaten denkt, mit Gefühlen ist schon immer gearbeitet worden. Aber das passiert jetzt eben in einem ganz spezifischen, historisch neuen Modus. Mit den Befindlichkeiten und Emotionen von sich selbst und anderen umgehen zu können, ist eine ganz zentrale Kompetenz. Und da wirkt eben diese Identifikation und der Umwandlung von Fremd- in Selbstzwang wieder ganz stark. Denn wir alle sind ja angehalten, uns entsprechend diesen Anforderungen nicht mehr als eben Maschinen zu begreifen, sondern als Managerin unseres eigenen Lebens, unseres eigenen Körpers und natürlich auch unserer eigenen Gefühle, die wir dann ganz ganzheitlich begreifen und um die wir uns sorgen sollen. Und neben der ganzen Ratgeberliteratur kann man ja auch kein Magazin mehr aufschlagen, ohne irgendwie 1000 Tipps dafür zu bekommen, wie man das jetzt am besten macht. Und ihr kennt ja diese Drohung vom lebenslangen Lernen, wir müssen natürlich auch immer ständig besser werden. Und zum Ende können wir uns das vielleicht jetzt nochmal ganz verdichtet anschauen. Das sind Yogi-Tees, die kennt ihr vielleicht, das ist so eine Teemarke mit stark esoterischem Einschlag. Und da stehen dann immer so kleine Weisheitssprüche auf jedem Teebeutelpapier, die einem sozusagen beim Leben unterstützen sollen. Und da steht dann sowas wie, fühl dich gut, sei gut, tu Gutes, wer sich früh zutraut, erreicht auch viel und so. Und da merkt man halt erstmal, das sind erstmal vor allem auch Imperative, also es sind Befehle, wir müssen das tun. Und das Glücklichsein und das Ausgeglichensein ist irgendwie nie der Zweck der Veranstaltung, sondern der dient irgendwie immer eine Sache. Also uns soll es gut gehen, damit wir Gutes tun können und wir sollen und viel erreichen. Und das kann man dann wirklich schon bei so als ehrwürdigen philosophischen Autoritäten irgendwie wie auch Aristoteles lesen, dass Glückseligkeit sich dadurch definiert, dass sie der höchste Zweck ist. Also wenn man eine innere Motivation oder einen Gedanken anfängt mit ich würde gerne glücklich sein, weil, dann geht es nicht um Glückseligkeit. Weil die Glückseligkeit kein Mittel für irgendwas sein kann. Wenn Glück ein Mittel für irgendwas ist, dann geht es halt nicht um Glückseligkeit, sondern überspitzt gesagt um Kraft durch Freude. Und deswegen mein Liebling zum Schluss, arbeite, aber vergiss nicht zu leben. Den finde ich wirklich besonders sympathisch irgendwie, weil da ja sehr offen irgendwie drinsteht, dass Arbeit nichts mit Leben zu tun hat. Aber man muss es halt dann trotzdem irgendwie tun und Leben steht halt nie an erster Stelle. Und ich denke, da kann man eben ganz extrem sehen, wie sozusagen das Subjektive für sich Bestimmte und das Objektiv an sich Bestimmte auseinanderfällt. Denn für uns geht es bei diesen ganzen Sachen natürlich um uns selbst und die Menschen, die uns irgendwie was bedeuten. Also wir wollen besser mit Gefühlen umgehen, irgendwie um einen besseren Bezug zu uns selbst zu haben und besser mit anderen Menschen umgehen zu können. Und wir machen irgendwie Yoga, damit wir irgendwie entspannter sind und uns besser in unserem Körper fühlen und so. Und weil das eben alles Bedürfnisse befriedigt. Aber objektiv handelt es sich hier halt um Durchhalteparolen und das, was man halt so Work-Life-Balance nennt. Also ressourcenschonende Menschenverwertung. Das ist eben überall so. Das Kümmern um die eigenen Bedürfnisse und das Einbeziehen von Gefühlen dient subjektiv natürlich uns. Objektiv geht es aber um das Management unseres Humankapitals, das wir erhalten und verkaufen müssen. Wir haben alle ein unternehmerisches Selbst. Das heißt, wir müssen ständig an uns arbeiten und deswegen geht man halt in Achtsamkeitskurse und lernt, wie man halt richtig kommuniziert und so. Aber da geht es halt um und macht halt eben ne, so diese ganzen Entspannungs- und irgendwie Achtsamkeitssachen oder so. Aber da geht es irgendwie objektiv eigentlich um Notwendigkeiten wie die Bewahrung der wahren Arbeitskraft, die man zum Beispiel vor vorzeitigem Verschleiß irgendwie bewahren soll. Also man soll halt einfach nicht so schnell kaputt gehen an den Verhältnissen. Und es geht um Ablesetechniken des emotionalen und körperlichen Zählerstands, die man eben an sich selbst gut erkennen, managen und mit anderen vermitteln muss. Weil damit muss man ja arbeiten. Und das kann man irgendwie gerade so bei diesem Unwort Kommunikation sehen, wo sich ja Workshops zu Polyamorie und irgendwelche Human Resources Management Kurse eigentlich ziemlich einig sind, dass das eine super Sache ist. Und wenn man irgendwie so ein altes Buch der kritischen Theorie liest, ganz interessant, Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch, ist von 68, 69 oder so. Und da kann man eigentlich schon ziemlich gut nachlesen, dass Kommunikation das Gegenteil von miteinander reden ist, weil es eine instrumentelle Informationstechnik ist. Und es geht mir jetzt irgendwie halt nicht darum, also nicht, dass ich mich falsch verstehe, es geht hier irgendwie nicht darum, gegen Leute zu pöbeln, die Yoga machen oder so. Ganz und gar nicht. Also es geht jetzt irgendwie nicht darum, Leute moralisch zu verurteilen, dass sie das machen, sondern es ist halt eben ein objektives Dilemma, in dem sich eben alle Menschen befinden. Und dass man das eben gar nicht bemerkt und das so für sich so rationalisiert und sich so selbst in die Tasche lügt, dass das so voll das gute Ding ist, ohne Widersprüche, das ist eben dieses notwendig falsche Bewusstsein, von dem ich gesprochen habe. Das heißt eben, das Einbringen der eigenen Bedürfnisse und der Gefühlsbezug für sich ist genau Teil der Prozesse, der Menschen an sich entmündigt und unter schreckliche Zwänge stellt. Also sie noch weiter ins Unglück treibt. Und ich finde, die Burnout-Forschung hat für dieses scheinbare Paradox in der Subjektform der Postmoderne einen ziemlich guten Begriff gefunden. Und das ist der egoistischen Selbstaufopferung. Ja, und komme ja eigentlich sozusagen ursprünglich aus der Sozialpädagogik. Und da kriegt man dann immer gesagt, wenn man irgendwie was mit Gesellschaftskritik machen will, dass man nicht immer so negativ sein soll und dass man nochmal irgendwie ressourcenorientiert auf die Menschen schauen soll und so. Und deswegen jetzt noch so zum Schluss. Also ich halte diese Epidemien von Burnout und Depressionen, die wir ja gerade erleben und die auch ja mittlerweile so Grundschulkinder und so betreffen, ich halte das ganz positiv, ressourcenorientiert für eines der letzten Zeichen dafür, dass die Vernunft halt nicht ganz zerstört worden ist. Denn es ist ein Zeichen von Vernunft, an diesen Verhältnissen kaputt zu gehen und daran zu verzweifeln. Womit ich überhaupt nicht sagen will, dass das das Leben irgendwie der Betroffenen besser macht und ich natürlich irgendwie niemandem Burnout oder Depressionen wünsche. Es ist in jedem Fall sehr viel menschlicher und realitätsgerechter als diese Barbarei des positiven Denkens und der Zwang zur Zuversicht, dem sich alle Menschen halt immer unterwerfen müssen, um halt irgendwie klarzukommen. Und so ist es eben selten eine bewusste Lüge, aber immer die Unwahrheit, wenn man täglich auf die Frage, wie geht's dir so, antwortet mit, ach, eigentlich ganz gut, muss ja, kann ich klagen. Denn dass es unendlich viele sinnvolle, vernünftige Gründe gäbe, sich zu beklagen, wüsste jede Person, die den Zustand der Verhältnisse und des eigenen Lebens auch nur eine Sekunde wirklich an sich ranlassen würde. Wenn das aber fast unerträglich ist, muss das Leid und die Ohnmacht eben ständig verdrängt und nach dem Motto, jede Krise nur eine weitere Chance, als Motor zum besinnungslosen Weitermachen genutzt werden. Und deswegen ist sozusagen mein Fazit, dass wir nur oberflächlich paradox eben feststellen müssen, auch Gefühle werden zur Effektabwehr, zur individuellen und gesamtgesellschaftlichen Rationalisierung gebraucht. Ja, und jetzt kann man sich halt natürlich fragen, wie steht das mit der Selbstbestimmung, dem Freiheitsversprechen der Aufklärung in Verhältnissen, indem wir uns von Teebeuteln erzählen lassen, wie wir unser Leben zu leben haben. Die Antwort kann nur sein, ziemlich schlecht. Der zweckgerichtete Charakter des Menschen besteht nach wie vor und trotz der teilweisen Integration von Weiblichkeit und der teilweisen Integration von weiblichen Menschen ist er nach wie vor männlich. Zugespitzt muss man sagen, die herrschende, erfolgreiche Männlichkeit von heute setzt ihre Allmannsfantasie nicht mehr über Mackerstärke, sondern über gewaltfreie Kommunikation durch. Feministische Autorinnen verweisen immer wieder darauf, dass es Aspekte von Körperlichkeit, von Gefühlen, von Begehren, von Beziehungen und von Handlungen gibt, die sich nicht rationalisieren lassen, die man nicht fair aushandeln kann, die man nicht unternehmerisch und pseudosouverän, über die man nicht unternehmerisch und pseudosouverän verfügen kann. Diese werden aber nach wie vor verdrängt, abgespalten und an das Weibliche zugeschrieben. Es ist nur nicht mehr so offensichtlich. Feminismus wird immer die Aufgabe haben, Menschen eine Stimme und das Recht auf eine Erfahrung einzuräumen, die diesen erstmal gar nicht zugesprochen wird. Und insofern ist dann natürlich Identitätspolitik, Definitionsmacht und Parteilichkeit verpflichtet. Vereinseitigt er sich aber hier, wird er ein bürgerlicher Gleichheitsfeminismus, dem es dann nur um Fairness und Respekt, aber nicht mehr um Befreiung geht. Oder er verkommt eben zur reinen Meinungsschlacht und Interessensvertretung von irgendwelchen Communities, irgendwie ohne einen wirklichen Gesellschaftsbegriff. Feminismus ist aber auch immer schon radikale Gesellschaftskritik gewesen, die unnötige Zumutungen von Zwängen und sexistische Spaltungen eben abschaffen will. Und alle Aspekte menschlichen Lebens, vor allem eben Körperlichkeit, Emotionalität, Begehren, Sexualität und so weiter, weder verdrängt, noch als weibliche Essenz verstanden will, noch als Produktivkraft auch nicht als Produktivkraftmissbrauch wissen will. Dafür braucht es meiner Ansicht nach eben die Bezugnahme auf menschliche Sinnstiftung, eben auch im Einzelnen, eben vor allem das Leiden an den Verhältnissen, aber eben auch die Kritik am Ganzen. Und diese Sinndimensionen, diese mehreren, müssen halt gleichzeitig auch hinterfragt werden. Also auch die Sinndimensionen von Einzelnen müssen in Bezug auf das Ganze halt hinterfragt werden. Und das wäre dann ein Modus von Kritik, also feministischer Kritik, der seinem Gegenstand über einfühlsam und rücksichtslos zugleich wäre. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.